Meister war schon, dass an diesem Tag die Geburt von Satans schlimmstem Erzfeind gefeiert wird. Schon gut, Claude. Weihnachten ist so durchkommerzialisiert, dass Jesus nicht mal mehr im Abspann steht. Früher als Krampus noch durch die Stadt zog mit seinen rostigen Glocken und Ketten und die Angst in den Gesichtern der Kinder, das war Weihnachten. Würden diese Helikoptereltern heute für Augen machen, wenn Krampus ihre kleinen Blagen in der Wanne ersäuft? Acer. Ich träume auch immer noch blitzend. Man kann nicht träumen, wenn man nicht schläft.